Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns, des Geburtstages von Kim Jong-il, fanden jüngst in Kuwait, Bangladesch, Indonesien und Deutschland Seminare über seine Verdienste statt. Daran waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligt. Auf den Veranstaltungen betonten die Redner, dass Kim Jong-il einen großen Beitrag zur selbstständigen Entwicklung Koreas und zur Verwirklichung der Souveränität in der Welt geleistet habe und dank dessen im Herzen der Koreaner und der progressiven Menschen der Welt ewig fortlebe. Aus gleichem Anlass schätzte der Generalsekretär des Zentralen Leitungsrates der Avantgardistenpartei Indonesiens, Ristianto, in seiner jüngsten Stellungnahme die unvergänglichen Verdienste von Kim Jong-il hoch, der sich sein ganzes Leben lang für das Vaterland und Volk eingesetzt hatte.